wachte heute auf und die Welt war ganz grau. Hier gibt es keine Sonne oder himmelsblau. Der Sergeant sagt, keine Spielereien. Und wenn du mir nicht folgst, muss eben Strafe sein. Ich fühl mich nicht frei und werd unterdrückt. Ich fühl mich nicht frei. Ich werd hier noch verrückt. Ich fühl mich nicht frei. In dieser Strafanstalt hält mein Erfindergeist für moralisch ganz falsch. Ein Glas Wasser, Boss. Ich wär gern originell, denn mir fällt vieles ein. Doch das ist streng verboten und der Boss sagt nein. Kreativität wird hier nicht gern gesehen. Und wer sich nicht dran hält, muss in die Zelle gehen. Ich fühl mich nicht frei. Muss gehorsam sein. Ich fühl mich nicht frei. Die machen uns klein. Ich fühl mich nicht frei. In dieser Strafanstalt hält man Erfindergeist für moralisch ganz falsch. Fantasien und Ideen sind nicht erlaubt. Deinem Willen und der Seele wirst du einfach beraubt.